SWR 2 Radioart Hörspiel. Recht. Wirklich, er lebte in finsteren Zeiten. Die Zeiten sind heller geworden. Die Zeiten sind finsterer geworden. Wenn die Helle sagt, ich bin die Finsternis, hat sie die Wahrheit gesagt. Wenn die Finsternis sagt, ich bin die Helle, lügt sie nicht. Die Stimme eines Autors, der einen anderen zitiert. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. So beginnt Bertolt Brechts berühmtes Gedicht an die Nachgeborenen. Und der Brecht mit Blick auf die folgenden Zeiten variierte, war Heiner Müller, geboren am 9. Januar 1929. Er schrieb sein Gedicht auf Brechts Tod 1956. Im Jahr danach debütierte er selbst in Ost-Berlin als Dramatiker. Als Leiter des von Brecht gegründeten Berliner Ensembles starb er am 30. Dezember 1995. Unter den deutschsprachigen Theaterautoren war Heiner Müller seit den 80er Jahren der meistgespielte. Als er starb, war er als sarkastischer Interviewpartner der Massenmedien so populär geworden, wie es ein Intellektueller hierzulande nur irgend sein kann. Eine Stimme ohne pathetische Aufschwünge, tonlos nahezu. Ein Anekdotenerzähler, der immer am bitteren Kern der Sache blieb. Für die einen ein Zyniker mit Unterhaltungswert, für andere ein dramaturgisch denkender Mensch, der Überzeugungen als Material betrachtete und der für Ideologen aller Schattierungen eine Herausforderung blieb. Missverständnisse haben seine Rezeption durch 40 DDR-Jahre begleitet. Unverständnis begegnete ihm gelegentlich auch in der Zeit danach, denn er bestand auf dem Eigensinn historischer Erfahrungen, die sich nicht austauschen lassen wie konvertierbare Währungen. Auch deshalb sprach er für viele, nicht nur in Ostdeutschland. Die Wirkung seiner Texte hat sich vor allem mittelbar entfaltet durch Theater und Medien. Kein anderer deutscher Nachkriegsdramatiker hat vom Radio bis zum Musiktheater so vielgestaltige Realisationen erfahren wie er. Seine Texte lassen viele Lesarten zu und wirken am eindringlichsten ohne schwerfällige Theatermaschinerie im Hören. Mit einem Hörspieltext ist er 1948 bei einem Wettbewerb zum ersten Mal als Autor in Erscheinung getreten, und beim Hörspiel hatte er 30 Jahre danach im SDR auch sein Debüt als Regisseur mit Hamlet-Maschine, einem Text, der alle dramatische Gebrauchsliteratur hinter sich ließ und wahrlich als intermedial gelten kann. In den 50er Jahren hatte Müller für einen neuen Ton im DDR-Hörspiel gestanden, der amtlichen Zensoren nicht geheuer war. Bald nach dem Mauerbau in Pressionen geraten, konnte er nicht zuletzt mit Hörspieladaptionen überleben. Währenddessen gewannen seine eigenen Texte ihre herausfordernde Materialhärte, an der die Hörspielmacher folgender Jahrzehnte eine Radioästhetik entwickeln konnten, die zur Erneuerung des ganzen Metiers beigetragen hat. Als Müller gemeinsam mit dem Frankfurter Komponisten Heiner Goebbels 1986 der Hörspielpreis der Kriegsblinden verliehen wurde, waren die Anzeichen für diese Erneuerung unüberhörbar geworden. Seit dem damaligen Preiswerk »Die Befreiung des Prometheus« beteiligte sich Müller an der Realisation von vielen der musikalischen Hörstücke, die seine Texte auch in der internationalen Hörspielwelt bekannt machten. Erst spät aber wurden seine eigenen Anfänge als Hörspielautor wiederentdeckt, um die es in dieser Sendung gehen soll. Die Zeiten sind heller geworden, die Zeiten sind finsterer geworden. Wenn die Helle sagt, ich bin die Finsternis, hat sie die Wahrheit gesagt. Wenn die Finsternis sagt, ich bin die Helle, lügt sie nicht. In finsteren Zeiten hat Heiner Müllers Entwicklung begonnen, als Sohn eines von den Nazis verfolgten Sozialdemokraten. Die Hoffnung, dass nach 12 Jahren NS-Diktatur so etwas wie eine antifaschistische Gerechtigkeit möglich sei, hat ihn nach Gründung der DDR die Loyalität zum neuen Staat suchen lassen. Von den Widersprüchen, auf die er dabei stieß, handeln seine ersten Stücke. Geschichten aus der Produktion, Innenansichten einer Gesellschaft im Umbau, einer Planwirtschaft im Pionierstadium, in der die Plandaten selten zu den Realitäten passten und die Planungspannen nicht zu den Parolen. Was Müller besonders interessierte, war die Perspektive der Arbeiter und Bauern, in deren Namen der neue Staat die alten Verhältnisse umzuwälzen begann. Warum wurden etwa die vielgerühmten Helden der Arbeit von ihren Kollegen als Lohndrücker im Leistungslohn empfunden? Davon handelt sein erstes gedrucktes Theaterstück, ein Gemeinschaftswerk mit seiner ersten Frau Inge Müller, das 1957 erschien und zu einem ersten Hörspielauftrag führte. Im sächsischen Braunkohlerevier wurde damals das Musterkombinat Schwarze Pumpe aufgebaut. Aus dem staatlichen Rundfunk der DDR kam eine Anfrage der Hörspieldramaturgin Christa Vetter, die sich erinnert. Ich hatte 56 in der NDL, also der Neuen Deutschen Literatur, eine Zeitschrift des Schriftstellerverbandes, die Veröffentlichung seines Stückes Lohndrücker gelesen und habe festgestellt, und es ging nicht nur mir so, dass es ein absolut neuer Ton in der DDR-Dramatik war. Es war eine Sensation für mich und für viele andere auch. Ich habe versucht, ihn für uns zu gewinnen. Das gelang auch ganz schnell. Wir einigten uns darauf, dass er mit seiner Frau in die Schwarze Pumpe fährt, also in diese große Baustelle. Und er hat dort 3 Wochen recherchiert mit seiner Frau, hat Gespräche mit Arbeitern auf der Baustelle und vor allem abends in der Kneipe geführt und hatte dann eine ganz wichtige Begegnung, bei der ich auch dabei war, mit dem obersten Funktionär der Pumpe, dem Staatssekretär Kirsten. Kirsten ist es gewesen, der ihm, ich möchte sagen, eingeredet hat oder der ihn darauf hingewiesen hat, dass das Hauptproblem auf dieser Baustelle gegenwärtig die Normenschaukelei ist. Und er hat gesagt, wenn Sie mir persönlich einen Gefallen tun wollen, dann schreiben Sie über diese Widersprüche, die da auftauchen. Und das hat er auch gemacht. Ich bin ziemlich sicher, dass, wenn es dieses Gespräch nicht gegeben hätte, die Korrektur ein ganz anderes Stück geworden wäre. Die Arbeiter auf dieser Baustelle hatten Schwierigkeiten, eine kontinuierliche Arbeit zu leisten, weil dauernd Wartezeiten waren, das Material war nicht da, die Zeichnungen waren nicht da, es wurde ja da wild gebaut. Und sie kamen nicht auf ihr Geld. Deshalb haben sie Leistungen aufgeschrieben auf den Lohnzettel, die nicht erbracht worden waren. Also es wurden andere Normen angegeben, als tatsächlich geleistet worden waren. Und das hat uns übrigens kein Arbeiter erzählt auf der Baustelle, kein Brigadier, niemand hat uns davon erzählt, das hat uns nur Kirsten erzählt. Es herrschte ja damals, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, es herrschte damals in der Ästhetik die Theorie der Konfliktlosigkeit. Das bedeutet, man muss es eigentlich nicht erklären, der Begriff sagt es schon, das heißt, es sollte keine objektiven Widersprüche geben in der Kunst, weil es die angeblich in der Realität auch nicht gab. Und deshalb war alles, was entstand, wenn überhaupt etwas entstand aus diesem Milieu, eigentlich schön gefärbt. Es beruhte auf Missverständnissen. Es waren keine objektiven Widersprüche dargestellt. Das war total langweilig, aber es gab auch ganz wenig. In dieser Zeit, also diese Geschichte so prononciert, so wirklich analytisch aufgebaut zu schreiben, war schon etwas ganz Neues. Aber ich glaube, dass es noch eine andere Dimension hat, die Geschichte. Es ist ja nicht nur ein Brigadestück, sondern es ist mehr. Denn die Figuren der Brigade und der Ingenieure und des Brigadiers und so weiter, sind ja nicht einfach nur sozial determiniert, sondern sie haben alle eine große historische Dimension. Es ist also bei diesem Stück ständig anwesend, finde ich, Hitler und Stalin und Adenauer und Ulbricht und der Kalte Krieg, also das Gewordensein, die Vorgeschichten, das alles ist mit drin, das ist so sehr viel mehr als ein kleines Produktionskonfliktchen, das dann mit ein paar Diskussionen ausgeräumt wird. Und das war das Wesentliche. Da hat sich schon angekündigt, dass hier ein Großer auf die Bühne tritt. Aber nicht überall wurde die Leistung der Autoren so deutlich erkannt. Am 26. März 1958 warteten die Hörer von Radio DDR vergeblich auf die angekündigte Ursendung des Hörspiels »Die Korrektur«. Die fertige Produktion der Hörspielabteilung war von der Leitung des Hauses kurzerhand aus dem Programm genommen worden. Erst nach vielen entschärfenden Änderungen und didaktischen Ergänzungen konnte die Korrektur im Herbst 1958 gesendet werden. Nur in dieser Neufassung war das Hörspiel zu Müllers Lebzeiten zu hören. Die unzensierte Originalfassung aber hat das Sendeverbot überdauert. Die Korrektur. Ein Brigadier. Der Parteisekretär ist nicht zu sprechen. Ach, auf dem Ohr bin ich taub. Bist du der Sekretär? Ja. Was ist? Ich heiße Bremer. Bin Parteimitglied seit 1918, war im KZ bis 45, Funktionär bis vor 8 Tagen. Die Partei hat mich in die Produktion kommandiert, weil ich einem Nazi in die Fresse geschlagen habe, der bei der Nationalen Front einen Posten hat. Und jetzt bin ich hier im Kombinat. Gut, Genosse Bremer. Du arbeitest im Abschnitt 6 als Brigadier. Du wirst Schwierigkeiten haben. Der Sozialismus wird nicht nur mit Sozialisten aufgebaut. Hier nicht und woanders nicht. Am wenigsten hier. Das Kombinat ist eine Großbaustelle, kein Musterbetrieb. Und wir müssen schnell bauen. Unsere Industrie braucht Kohle und Strom. Und sie braucht beides schnell. Du kommst nicht durch, wenn du dich nicht an die Partei hältst. Hier bist du die Partei, was? Die Partei hat mich hier eingesetzt. Du kannst mich kritisieren, wenn ich Fehler mache. Dazu gibt es Versammlungen. Auch dazu. Erzählung des Arbeiters Franz K., 58 Jahre alt. Ich bin Bauarbeiter, rot seit 1918, seit 46 nicht mehr so. Ich habe mit der Wismut das Erzgebirge auf den Kopf gestellt, 8 Stunden täglich in Schächten ohne Sicherung, die jeden Tag absaufen konnten. Wer nicht mit dem Schacht absauf, sauf ab im Schnaps. Es war schwer, sich herauszuhalten aus den Schächten, aus den Weibern, aus dem Schnaps. Jetzt hat sich das gebessert. Die Schächte sind gesichert und die Weiber sind verheiratet. Hier im Kombinat habe ich mir noch kein Bein ausgerissen. Wenn es der Bauleitung zu langsam geht, warum kommt sie nicht zu uns auf die Baustelle? Manchmal schicken sie einen Dispatcher mit Motorrad. Der kommt an in einer Staubwolke, reißt das Maul auf und fährt wieder ab in einer Staubwolke, ehe wir zu Wort gekommen sind. Aber in der Versammlung reden sie uns mit Arbeiterklasse an. Wenigstens könnten sie dafür sorgen, dass es keine Wartezeiten gibt. Wir warten auf die Zeichnungen, wir warten auf Material, das drückt auf den Lohn. Ehe wir uns bescheißen lassen, bauen wir vor. Der Lohn steigt schneller als die Mauern, die Kurve schneller als die Produktion, die Brigadiere schreiben die Norm, die wir brauchen, und der Polier drückt beide Augen zu. Es ist nicht sein Schaden. Bremer war der Erste, der das nicht mitgemacht hat. Er sagte immer wieder, das ist Betrug. Betrug kommt nicht in Frage. Er hat nicht mitgemacht, nicht für Prügel, die er gekriegt hat, und nicht für Bier, das wir ihm angeboten haben. Er ist rot bis auf die Knochen. Die Normenschaukel. Komm auf die Schaukel, Brigadier. Auf die Normenschaukel. Er ist neu, der kennt sich nicht aus. Klein auf, Major. Also pass auf, Brigadier. Du bist neu hier und kennst dich nicht aus. Hier, das ist die Norm, gemacht von einem Streber mit 6 Mann Hilfestellung, der dafür eine Prämie gekriegt hat. Eine Ungerechtigkeit. Die muss ausgeglichen werden. Korrigiert. Also wird geschaukelt. Was wir auf dem Arbeitsplatz nicht schaffen, schaffen wir auf dem Papier. Den Bleistift hast du, du musst rechnen können, das ist alles. Das ist die Normenschaukel. Die Wartezeiten drücken auf den Lohn, wir drücken dagegen und die Norm bleibt oben. Betrug kommt nicht in Frage. Betrug würde ich nicht sagen. Was bist du für einer? Warum nennt ihr ihn Major? Der war Hauptmann. Wir haben ihn zum Major befördert. Er ist ein Lump, aber er hat recht mit der Norm. Wofür arbeitet ihr eigentlich? Für Geld. Ich weiß, wofür ich arbeite. So, weißt du das? Der Pole kriegt die Kohle, der Tscheche kriegt das Licht. Dafür, was? Schreib 200. Unter dem machen wir es nicht. Wir haben feste Preise. Bei mir steht 120. 120 haben wir geschafft. Richtig, und das ist zu wenig. Deshalb runden wir nach oben auf und schreiben 200. Wenn ihr mehr verdienen wollt, arbeitet mehr. Ein Vorschlag, Brigadier. Ein Kasten Bier für einen Rechenfehler. Stark Bier. Mein Vorschlag, ich bring dich nach Waldheim. Was heißt hier Waldheim? Auf dem Ohr sind wir taub. Aber die 200 brauchen wir. Wenn's nicht mit Bier geht, reden wir Fraktur. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Betrug kommt nicht in Frage. Nicht solange ich hier Brigadier bin. Dann lass dir gleich einen anderen Posten reservieren. Bruno Leuschner, Vorsitzender der staatlichen Plankommission auf einer Parteiversammlung im Kombinat Schwarze Pumpe. Wenn der Gegner in seinen Flugblättern zur Arbeite-Langsam-Bewegung aufruft und jemand solchen Parolen Gehör schenken sollte, dann muss man ihm sagen, dass er sich auch in die Iss-Weniger-Bewegung oder Weniger-Lohn-Bewegung einreihen muss. Wer also wenig arbeitet, kann auch nur weniger essen. Da das der Gegner nicht sagt, möchte ich das hier aussprechen. Es soll jeder selbst entscheiden, welchen Weg er gehen will. Erzählung des Ingenieurs Martin E., 30 Jahre alt. Das Kombinat ist eine Großbaustelle. Wenn es fertig ist, ist das größte Braunkohlenkombinat der Welt fertig. Die Steinkohle, auf der die Ruhrbarone sitzen, fehlt uns da nicht mehr. Was man aus Braunkohle machen kann, werden wir hier machen. In Brikettfabriken, Kraftwerken und Kokereien. Vorläufig wird gebaut. Mit neuen Methoden und mit alten. Hier sitzt ein Mann am Schaltbrett und lenkt eine Maschine, die 100 Arbeiter ersetzt. 10 Schritt weiter schachten drei eine Grube aus. Mit Geräten wie die alten Römer. Schwitzend und schlecht bezahlt. Die Waldarbeit mit den Mädchen aus der Spinnerei war auch ein Planungsfehler. Wir hatten aus einer Spinnerei in Spremberg weibliche Hilfskräfte zum Roden und, weil Hochsommer war, die HO bestellt mit Selters. Die HO brachte Wein, der Wein wurde getrunken wie Selters, die Mädchen wurden durch den Wald gejagt, die Bäume blieben stehen. Das war in der wilden Zeit. Jetzt ist der Wald gerodet, das Gelände planiert, die ersten Bauten stehen. Schornsteine, Kühltürme, das Stahlgerüst für die Montagehallen, Fundamente. Und in Hoyerswerda wächst die Wohnstadt für die Arbeiter. Die Gegend sieht sich selber nicht mehr ähnlich. Beim Menschen geht der Umbau langsamer. Ich weiß, was los ist. Abends in den Kneipen, da sitzen die wandernden Goldgräber. Sie gehen immer der Nase nach. Geld riechen sie auf 100 Kilometer. Sie sind abonniert auf die Großbaustellen. Sie grinsen über Schwierigkeiten. Sie verdienen viel und trinken mehr. Gehen heim und schimpfen im Vorbeigehen auf die Transparente, auf denen Sozialismus steht. Und stehen früh an ihrem Platz und bauen mit schwerem Schädel am Sozialismus. In den Versammlungen schimpfen sie auf die Ingenieure in der Aufbauleitung. Die Ingenieure hören es sich an. Beim Menschen geht der Umbau langsamer. Vorschriften. Hier Konstruktionsbüro, Ingenieur Klausen. Bitte Abschnitt 6, die Bauleitung. Hören Sie, Sie müssen die Arbeit an den Fundamenten sofort einstellen. Bis auf Weiteres. 3 Tage, 14 Tage, was weiß ich. Passen Sie auf, ich will Ihnen genau sagen, was passiert ist. Aus Berlin haben wir die Unterlagen für den Bunker bekommen, vom Planbüro. Bei einer Zeichnung haben wir einen Fehler festgestellt. Leicht zu korrigieren, aber wir können nichts unternehmen ohne Rücksprache mit Berlin. Ich habe meine Vorschriften. Das Projekt ist eine Neuentwicklung. Die Grundrisszeichnung muss zurückgeschickt, nachgeprüft, diskutiert und neu angefertigt werden. Wir müssen warten. Das ist der normale Weg. Das geht mich nichts an. Mit den Arbeitern müssen Sie sich auseinandersetzen. Die Leute müssen eben auch warten. Sorgen Sie dafür, dass die Arbeit eingestellt wird. Der Plan? Der Plan muss auch warten. Geht nicht? Was meinen Sie, was alles geht? Das geht nicht. Wie meinen Sie? Ich sage, das geht nicht. Der Plan kann nicht warten. Gut. Sagen Sie dem Bauleiter, dass die Zeichnungen bis morgen Mittag bei den Brigaden sind. Machen Sie sie fertig. Mit Ihnen. Bis Mittag werden wir nicht fertig. Wir haben noch die Nacht. Ihr Konstruktionsbüro, bitte Abschnitt 6, die Bauleitung. Walter Ulbricht auf der 33. Tagung des Zentralkomitees der SED. Diejenigen, die versuchen, traumwandlerisch einen Sprung zu machen um sich über die Schwierigkeiten der Übergangsperiode hinwegzusetzen, werden dabei wohl stolpern. Die Festigung der Arbeiter- und Bauernmacht und die Leitung der Wirtschaft, die Erfüllung der Produktionsaufgaben machen der Arbeiterklasse und den Werktätigen auch Sorgen. Das ist nun einmal so. Denn wer die Macht hat, hat auch bestimmte Sorgen. Wir haben neue sozialistische Produktionsverhältnisse. Aber nicht in jeder Hauptverwaltung und nicht in jedem Betrieb entsprechen die Methoden der Leitung schon völlig den neuen sozialistischen Produktionsverhältnissen. Nicht in jedem Betrieb fühlen und handeln die Arbeiter als Angehörige der herrschenden Klasse. Und nicht in jedem Betrieb werden daher die Aufgaben so gelöst, dass sowohl die gesellschaftlichen wie die persönlichen Interessen der Werktätigen gewahrt sind. Wir haben das gesellschaftliche Dasein der Klassen und Schichten unserer Republik, ihr Verhältnis zueinander, von Grund auf verändert. Aber diese Veränderungen sind mit ihrer ganzen Tragweite noch nicht allen Werktätigen bewusst. Und die riesigen Potenzen der bewussten Teilnahme der Werktätigen am gesamten gesellschaftlichen und politischen Leben, an der Leitung des Staates, der Wirtschaft und der Kultur, werden bei weitem noch nicht voll ausgeschöpft. Erzählung des Arbeiters Heinz B., 28 Jahre alt. Mein Vater ist im Kohlenpott krepiert. Meine Mutter ist im Kohlenpott erfroren, 47 im Winter, weil ich wegen Kohlendiebstahl saß und keine Kohlen klauen konnte. Ich habe eine aus dem Osten kennengelernt. Die sagte, da gibt's Arbeit und ich bin herüber. Wir wollten heiraten, das kostet Geld. So kam ich ins Kombinat. Jetzt ist sie, wo ich hergekommen bin, im Westen. Ich habe dann beim VEB gekündigt, weil unser Brigadier ein Arschloch war. Ich kam bei einer Privatfirma unter. Die Arbeiter waren mit dem Betrieb verheiratet. Ich hatte mir vorgenommen, ich heirate nie. Aber die Arbeit klappte. Sie aßen nicht mit dem Material, die Termine wurden gehalten. Ich frage mich, warum kann das beim VEB nicht auch so sein? Der Chef sagte, wir sind eine große Familie. Das hieß, Überstunden werden nicht bezahlt. Das war ich nicht gewöhnt. Wie er mir auf die Schulter klopft und sagt, bei mir werden Sie nicht gefragt, welcher Partei Sie angehören, frag ich ihn, mit welcher halten Sie es denn, Chef? Das nahm er übel. Wegen der Überstunden bin ich weg, zurück zum VEB. Der neue Brigadier war ein Scharfmacher. Der Vers, der Bleistift vom Polier hört auf den Kasten Bier, passte nicht auf ihn. Wir schlugen ihn zusammen, weil wir dachten, vielleicht hört er darauf. Er hat nicht zurückgeschlagen. Er stand auf und wischte sich das Blut ab. Er ließ sich auf nichts ein. Er sagte, Betrug kommt nicht in Frage. Wenn ihr mehr verdienen wollt, arbeitet mehr. Dann hat ihm der Major in der Bierschwemme die Ehre abgeschnitten. Er hat Franz K. den Zollstock weggenommen und dem Brigadier in die Tasche gesteckt. Es sollte aussehen, als ob der ihn weggenommen hätte. Ein Zollstock kostet rund 2 Mark. Aber die Kollegen haben es geglaubt. Franz K. zuerst. Das hat den Brigadier getroffen. Dann passierte der Skandal mit dem Fundament. Es sackte ab, weil wir den Beton nicht nachgemischt hatten. Mit dem Beton ist das so. Wir kriegen ihn vom Mischturm. Der läuft automatisch und ist das Neueste. Aber die Spezialuhren für den Transport hat die Bauleitung an einen anderen Betrieb verpumpt, als bei uns Pause war. Wir haben sie nicht wiedergesehen. Also trocknet der Beton auf dem Transport aus und wir müssen jedes Mal nachmischen. Das kostet Zeit und unser Geld. Ich sagte, er ist zu trocken. Das tritt sich fest, sagte der Major. Der Brigadier lässt uns nicht verdienen, was wir brauchen. Wir müssen sehen, wo wir bleiben. Zeit ist Geld. Franz K. sagte, wir haben schon auf die Zeichnung warten müssen und nicht zum ersten Mal. Sollen wir immer drauf zahlen, weil die Intelligenz Verspätung hat? Haben wir Polster unterm Hintern? Es muss ja nichts passieren, sagte er. Das mit den Zeichnungen stimmt. Normalerweise ist es so, dass in einem Stück gebaut wird, erst wenn die ganze Projektierung fertig ist. Das Kombinat wird in Scheiben geliefert. Eine Scheibe Projektierung, eine Scheibe Bau. Aber wir haben den Beton nicht nachgemischt. Der Brigadier war nicht dabei. Er hat im nächsten Abschnitt die Verschalung kontrolliert. Als es passiert war, fragte er, was habt ihr da gemacht? Der Major sagte, genau wie sonst. Es muss an der Zeichnung liegen, am Ingenieur. Und der Brigadier hat in der Produktionsberatung den Ingenieur beschuldigt. Er hat die Intelligenz sowieso gefressen. Der Ingenieur sagte, wer sind Sie überhaupt? Die Zeichnung stimmte. Er hat verlangt, dass der Brigadier entlassen wird. Der hatte die Verantwortung für unsere Arbeit. An ihm blieb alles hängen. Fundamente. Das Eckfundament von Halle 6 rutscht ab. Es muss herausgerissen und neu gegossen werden. Gearbeitet hat dort die Brigade Bremer. Sie hat schlecht gearbeitet. Das muss untersucht werden. Erster Unfall. Wir verlangen, dass der Unfall an der Strecke untersucht wird. Eine Streckenwärterin ist an der Kreuzung Autostraße-Wertbahn überfahren worden. Der LKW hat auf ihr Haltesignal nicht gehalten. Sie musste zum Gleis ausweichen und die Lok hat sie überfahren. Sie hat 4 Kinder und liegt im Krankenhaus, beide Beine ab. Sie stirbt, weil der LKW-Fahrer keine Zeit hatte. Er steht im Leistungslohn. Einen Mord hat er geleistet. Er hat Signal gegeben. Er hat nicht gehalten. Wenn wir immer auf euch Weiber warten wollen, kommen wir nie zurecht. Ich kenne euch. Wir sind das fünfte Rad, wenn es um eure Pfennige geht. Wenn ihr uns bespringen wollt, scheut ihr keine Kosten. Dir mag ich kein Kind mehr, Borska. Ich kann mir meine Kinder selber machen. Ich brauche ich nicht dazu, du Bock. Wir verlangen, dass der Unfall untersucht wird. Erstes Fundament. Wir wollen gehört werden. Wir arbeiten wie ihr. Das ist auch ein Fundament. Der Unfall wird untersucht. Der LKW-Fahrer bestraft, wenn sich herausstellt, dass er schuld ist. Aber eins nach dem anderen. Das Wichtigste zuerst. Das müsst ihr einsehen. Wir sind nicht wichtig, was? Warum vermauert ihr uns nicht gleich in euer Fundament? Der verunglückten Kollegen können wir nicht helfen, wenn die Ärzte ihr nicht helfen können. Ihren Kindern helfen wir, wenn wir besser bauen und schneller. Also ist das Fundament. Wo sind die Kinder? Im Wochenheim. Hat sie Verwandte? Nein. Dann müssen wir uns darum kümmern, was jetzt mit den Kindern wird. Wir besprechen das nach der Produktionsberatung. Na, hier liegt noch eine Beschwerde vor. Ein sorbischer Bauer beschwert sich, dass ein Lastwagen mit Bauholz durch sein Rübenfeld gefahren ist, um den Weg abzukürzen. Er soll sprechen. Mach's kurz. Durch mein Rübenfeld ist ein Lastwagen vom Kombinat gefahren. Ich will Schadenersatz. Ich habe schon 3 Felder abgegeben für euer Kombinat. Der Russe hat sie mir gegeben. Jetzt wollt ihr sie für euren Sozialismus haben. Und euer Sozialismus fährt mit dem Lastwagen durch mein einziges Rübenfeld. Unser Sozialismus heißt Fritz Erpen. Wir haben ihn schon 2-mal verwarnt. Er war zuletzt beim Zirkus, Feuerspeier. Er versäuft seinen Sprit. Und der fehlt ihm dann. Und er muss es am Weg einsparen. Ist er hier? Nein. Ich will Schadenersatz. Ja, halt uns nicht auf. Wir haben mehr zu tun, als deine Jammer anzuhören. Pollack. Ich bin Sorbe. Das ist dasselbe. Pollack haben das S zu mir gesagt. Jetzt heißt es Sorbe. Bei uns am Munker arbeiten 2 von deinen Leuten. Wer ersetzt uns den Schaden, wenn die uns die Norm hochtreiben? Weil sie sich anschmeißen wollen. Ich weiß Bescheid. Wenn du halb so viel arbeiten würdest wie die sorbischen Kollegen, wären wir weiter. Die Rüben fehlen mir am Soll. Das Soll habe ich nicht festgesetzt. Wegen Schadenersatz geh zur Aufbauleitung. Wer durch dein Feld fährt, fliegt. Noch was? Ich renne ihm die Forke in die Reifen beim nächsten Mal. Jetzt das Fundament, Bremer. Du bist der Brigadier. Ihr habt das Fundament gemacht. Was hast du zu sagen? Wir haben gearbeitet wie sonst. Es muss ein Fehler in der Zeichnung sein. Aber das kommt davon, dass sich die Intelligenz auf der Baustelle nicht sehen lässt. Wenn was passiert, weil sie sich nicht darum kümmern, geben sie den Arbeitern die Schuld. Ich bin der verantwortliche Ingenieur. Die Zeichnung habe ich gemacht. Sie stimmt. Sie können Gift drauf nehmen. Das ist nachgeprüft. Für die Ausführung bin ich nicht verantwortlich. Wer sind Sie überhaupt? Sie sind doch neu hier. Ich habe 8 Jahre im KZ gesessen. In der Zeit habt ihr euch den Bauch gefüllt und Bombe konstruiert für Hitler. Als Spezialisten für die Rüstung. Ihr habt alles ruiniert und euch dabei gesund gestoßen. Davon profitiert ihr jetzt. Wir müssen aufbauen, was ihr kaputt gemacht habt. Los, Genosse Bremer, zur Sache. Das Fundament. Der Ingenieur hat recht. Die Zeichnung stimmt. Für die Ausführung bist du verantwortlich. Ich traue keinem, der für Hitler gearbeitet hat. Das gehört zur Sache. Das ist eine Diffamierung. Auf dieser Basis ist eine Zusammenarbeit nicht möglich. Ich verlange, dass der Mann entlassen wird. Ich lasse mir das nicht bieten. Genosse Bremer, du wirst dich bei dem Ingenieur entschuldigen. Du hast kein Recht, ihn zu beleidigen. Was er im Kopf hat, gibt er her. Ich lasse mich in Stücke reißen für den Sozialismus, aber ich kriege einen bürgerlichen Ingenieur nicht in den Hintern. Auch für den Sozialismus nicht? Überleg dir schnell. Was ist mit dem Fundament? Brigadier, wir haben den Beton nicht nachgemischt. Das kann es sein. Der Beton war ausgetrocknet vom Transport, weil die Speziallohnen fehlen. Wir wollten Zeit sparen. Wir hätten schon auf die Zeichnung warten müssen. Das kommt davon, dass sich die Intelligenz auf der Baustelle nicht sehen lässt. Du halt's Maul, Major. Also, 3 Wochen Zeitverlust durch Kampf um die Minute. Von den Kosten nicht zu reden. Bremer, was sagst du jetzt? Dem Ingenieur wirfst du vor, dass er Geld kostet und sich nicht um die Brigaden kümmert. Deine Brigade hat sabotiert unter deiner Leitung. Das Fundament kostet mehr als ein Ingenieur. Das ist keine Brigade, das sind Lumpen. Und du bist ein guter Brigadier. Nur die Brigade taucht nichts, was? Im KZ habe ich gewusst, wofür ich sitze. Jetzt weiß ich nichts mehr. Erzählung des Parteisekretärs. Ich kam Ende 44 aus der Sowjetunion nach Deutschland zurück, mit dem Fallschirm über Pommern abgesetzt, im Auftrag der Partei. Was ich sah, war schlimmer, als wir es vorausgesehen hatten. Kleinbürgerfrauen behängt mit den Eroberungen ihrer Männer, Kleidern aus Paris, Pelzen aus dem Osten, Mütter, die ihre Kinder in den Volkssturm jagten, Witwen in stolzer Trauer und in den Todeszellen die Genossen. Damals dachte ich, wir müssen jede Hand abhacken, die sich für Hitler gerührt hat. Jetzt sehe ich, wie das Kombinat gebaut wird, auch mit solchen Händen. Ich hatte den Bericht gelesen über die Produktionsberatung, in der Bremer einen Ingenieur beleidigt hatte. Der Ingenieur drohte mit der Kündigung. Bremer lehnte ab, sich zu entschuldigen. Er hatte sein Leben lang für die Partei seinen Kopf hingehalten. Und das ging nicht hinein. Ich musste ihn vorladen. Es war nicht leicht für mich. Ich konnte verstehen, dass er nicht verstand, was die Partei von ihm verlangte. Die Korrektur. Bremer, der Ingenieur droht mit der Kündigung. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Du hast ihn zu Unrecht beschuldigt. Also musst du dich entschuldigen bei ihm. Ich verstehe, dass es dir schwerfällt, aber es muss sein. So weit sind wir also. Ich bin im Unrecht. Hat vielleicht der Ingenieur im KZ gesessen für die Partei? Hab ich Bomber konstruiert für Hitler? Du hast im KZ gesessen für die Partei, der Ingenieur hat Bomber konstruiert für Hitler. Das bestreitet keiner. Aber wir bauen das Kombinat auf. Wir brauchen den Ingenieur. Du hast als Brigadier versagt, du hast ihn vor den Kopf gestoßen ohne Grund und die Partei verlangt von dir, dass du die Sache aus der Welt schaffst. So weit sind wir also. Wir können es uns leisten, den Sozialismus aufzubauen, auch mit Leuten, die der Sozialismus nicht interessiert. So weit sind wir. Wir können nicht auf sie verzichten. So weit sind wir noch nicht. Und wenn wir so weit sind, ist es nicht mehr nötig, weil sie sich interessieren werden für den Sozialismus. Och, wisst ihr überhaupt noch, wo rechts und links ist? Ich habe schon 1918 auf der Barrikade gestanden, auf der richtigen Seite. Ich weiß noch, wo der Feind steht. Wir brauchen keine Barrikaden, Genosse Bremer. Wir brauchen Industriekombinate. Wir müssen den Kapitalismus an die Wand arbeiten. Wenn du das nicht begreifst, hast du nichts begriffen. Wir verlangen von dir, dass du dich entschuldigst. Ich mache mich doch nicht lächerlich. Die Intelligenz lacht über uns. Sie arbeitet für uns. Sie wird auch dafür bezahlt und nicht zu knapp. Sie ist noch knapp. Also, die Partei verlangt von mir, dass ich zu Kreuze kriech vor einem bürgerlichen Ingenieur. Dass du deinen Fehler korrigierst. Erzählung des Ingenieurs Herbert C., 56 Jahre alt. Es passierte mir zum ersten Mal, dass ein Arbeiter sich mir gegenüber so etwas herausnahm. Ich habe immer saubere Arbeit geleistet, korrekt auch unter schwierigen Bedingungen, wie hier. Was auf der Baustelle passiert, ist nicht meine Sache. Ich bin Ingenieur. 2 Tage nach der Produktionsberatung über das verpfuschte Fundament im Abschnitt 6 führte ich eine Delegation durchs Baugelände. Studenten, Journalisten, Techniker aus der CSR. Bei den Kühltürmen kam Bremer auf uns zu. Er hat einen Zettel in der Hand. Er sah müde aus. Er tat mir fast leid. Er gab mir den Zettel und ging weiter. Auf dem Zettel stand: Ich nehme die in der Produktionsberatung gegen Ingenieur C. erhobene Beschuldigung zurück. Sie entspricht nicht den Tatsachen. Bremer. Einer der Journalisten fragte mich nach dem Verhältnis zwischen Arbeitern und Intelligenz im Kombinat. Gut, sagte ich. Das Einverständnis. Bremer ist nicht mehr Brigadier. Jetzt bist du es. Warum? Der Brigadier muss auslöffeln, was die Brigade einbrockt. Bremer ist nicht mehr Brigadier, weil er uns getraut hat. Und jetzt hast du den Löffel. Du machst den Brigadier, weil du uns nicht traust. Warum hast du den Major geschlagen? Warum hast du auf den Major gehört? Rot seit 1918, aber nichts behalten und nichts dazugelernt. Er zieht Bremer in den Dreck. Ich höre nicht auf den Major. Du hast ihm das Nasenbein zerschlagen. Hast du was dagegen? Nein. Er ist ein Lump. Ich will in die Partei eintreten, Bremer. Ja, dann red mit dem Sekretär. Ich habe dem Major das Nasenbein zerschlagen. Wird das angerechnet auf die Kandidatenzeit? Unsere Aufgabe besteht nicht darin, Nasenbeine zu zerschlagen. Wir sind die herrschende Klasse. Unsere Waffe ist der Staat. In die Partei willst du eintreten? Weißt du, auf was du dich da einlässt? Da wird viel verlangt. Weniger Bier, mehr Arbeit. Bis an den Bauch im Dreck, wenn es sein muss. Aufstehen, wenn du fällst. Und wieder aufstehen, wenn du wieder fällst. Und glaub das nicht, dass dabei ein Posten abfällt. Die Partei ist kein Versorgungsinstitut. Wie viele Frauen hast du? Zähl genau, zwei sind zu viel. Keine. Das ist vielleicht zu wenig. Aber du hast Zeit. Also, du weißt, was du machst. Ja. Gut, dann red mit dem Sekretär. Und was wird mit dem Fundament? Das Fundament machen wir neu. Und wenn es wieder absackt, zerbreche ich dir den Schädel. Einverstanden? Einverstanden. Die Korrektur. Ein Bericht vom Aufbau des Kombinats Schwarze Pumpe. Autoren: Inge Müller, Heiner Müller. Sprecher: Erich Franz, Norbert Christian, Hilmar Tate, Willi Narloch, Martin Flörchinger, Erik S. Klein, Albert Hetterle, Carola Braunbock, Gerd Schäfer. Regisseur: Wolfgang Schonendorf. Sie hörten die unzensierte Originalfassung der Produktion vom Anfang des Jahres 1958. Die harte Schreibweise, die direkte Gangart der Konflikte, das wurde von den Kontrolleuren nicht nur im Rundfunk als Bedrohung empfunden. Das staatliche Rundfunkkomitee der DDR verweigerte die Sendegenehmigung. Christa Vetter, damals die Dramaturgin. Bei uns im Hause hat sich nur die oberste Leitung des Hauses gegen das Stück gestellt. Bei uns in der Hörspielabteilung und in der Hauptabteilung Funkdramatik ist das Stück glatt durchgegangen, ist ja auch produziert worden und hatte einen Sendetermin, das war ja alles klar. Also die Argumente kamen von der obersten Leitung des Hauses. Es entsprach überhaupt nicht dem im dogmatischen Verständnis des sozialistischen Realismus gewünschten heroischen Bild des Arbeiters. Es wurde einfach als schädlich qualifiziert und abgesetzt. Wir haben uns allerdings nicht zufrieden gegeben mit dieser Entscheidung, sondern wir haben versucht, Verbündete zu kriegen und sind mit dem Band, mit dem Hörspielband, in die Pumpe gefahren und haben unser Produkt an der Produktionsbasis sozusagen vorgestellt. Dort war das Veto der Leute eindeutig für das Stück. Und wir hatten die Diskussion mitgeschnitten. Wir sind mit dem Band zurückgefahren und haben es unseren Leuten vorgestellt. Aber die sagten, die sollen da unten ihre Arbeit machen, wir machen unsere. Und damit war es aus. Ein eklatanter Zensurakt im staatlichen Rundfunk, dem ein zweiter, geradezu inszenierter im städtischen Maxim-Gorki-Theater folgte. Im Mai war das Stück mit Auszügen der Diskussion vor Ort in der Zeitschrift Neue Deutsche Literatur zu lesen. Im Sommer kam es zu einer geschlossenen Versuchsaufführung vor geladenen Gästen aus Partei und Betrieben mit anschließender Debatte, die für das Stück vernichtend ausfiel. Das anschließende Aufführungsverbot der zuständigen Berliner Bezirksleitung wurde allerdings vom Zentralkomitee der SED aufgehoben. Nach internen Machtkämpfen, vermutet Heiner Müller in seinem autobiografischen Buch »Krieg ohne Schlacht«. Damit das Stück wenigstens eine Bühnenaufführung erleben konnte, hatten sich Inge und Heiner Müller inzwischen zur Korrektur der Korrektur bereitgefunden, bei der sie einen Teil der Einwände berücksichtigten. So konnte die harmonisierende zweite Fassung im Herbst 1958 dann doch ihr Publikum finden, im Theater und im Rundfunk. Etwa durch die Nachproduktion didaktischer Einschübe und geänderter Szenen wie dieser. Bremer, nun nicht mehr als degradierter Parteifunktionär zur Bewährung in die Produktion geschickt, ist jetzt ein Musterbrigadier mit korrigierbaren Fehlern. Seine Absetzung als Brigadier, die der Bauleiter fordert, findet nicht statt. Bremer hat als Brigadier versagt. Brigadier kann er nicht bleiben. Sie haben mir Bier angeboten und Prügel. Das Bier habe ich nicht genommen und die Prügel gekriegt. Ich bin nicht eingestiegen auf die Normenschaukel. Darum haben sie das Fundament versaut hinter meinem Rücken. Aber ich habe versagt und soll auslöffeln. Du hast den Löffel, du bist Brigadier. Das verfuschte Fundament ist eine Kritik an deiner Arbeit. Sollte ich den Betrug mitmachen? Auf die Schaukelbrigadier. Der Betrug ist gemacht worden und du bist Brigadier. Gegen eine Brigade komme ich auf, aber das sind Lumpen. Wer hat sie dazu gemacht? Mit dem Kapitalismus sind wir fertig geworden, hier. Mit dem, was er hinterlassen hat, müssen wir fertig werden. Gegen eine Brigade kommst du auf, also arbeite mit ihr. Mit dem Major etwa, der Offizier war und Nazi geblieben ist. Der gehört nach Waldheim. Wenn du weißt, dass er dahin gehört, warum ist er noch in der Brigade? Wenn wir nicht wissen, was du weißt, warum bist du in der Partei? Unsere Waffe ist der Staat. Warum kämpfst du mit nackten Händen? Gut, ich hab versagt als Brigadier. Gut, wenn du das einsiehst, Prima. Wer soll jetzt den Brigadier machen? Was ist das für ein Standpunkt? Du hast schlecht gearbeitet, also hör auf zu arbeiten. Also, du hast schlecht gearbeitet, du bist kritisiert worden. Lerne daraus und arbeite besser. Bremer bleibt Brigadier und macht aus den Lumpen eine Brigade. Der Staat als Waffe der Partei. Konflikte, für die die Partei keine Lösungen bereithielt, sind entfallen. In dieser Form konnte die Korrektur zum Prototyp einer langen Reihe von Produktionshörspielen anderer Autoren im DDR-Rundfunk werden. Ein Lehrstück, nicht zuletzt für das Autorenpaar Müller. Dem Verlust an dialektischer Härte entspricht eine Verlangsamung der Gangart durch didaktische Brücken. Dabei waren die Autoren mit einem zweiten Hörspiel über das sächsische Braunkohlerevier längst auf dem Wege, ihre an Brecht geschulte radiophone Erzählweise weiterzuentwickeln. Die Brücke, ein Bericht aus Klettwitz, wurde am 13. Oktober 1958 urgesendet. Genau einen Monat, bevor die Korrektur über den Sender gehen konnte. Für das Radiopublikum war es das Hörspieldebüt von Inge und Heiner Müller. Eine hart geschnittene Montage kurzer Szenen, Monologe, Nachrichten und rhapsodischer Erzählparts über den Ausfall der wichtigsten Förderbrücke im Braunkohletagebau Klettwitz. Die landesweiten Hilfsaktionen vom Februar 1958 waren bekannt. Die Genossenschaft schreibt einen Brief. Wir hatten gehört, was passiert war in Klettwitz im Tagbau. Wir wussten genau, an der Kohle hängt auch die Landwirtschaft. Stand die Frage, was können wir tun für Klettwitz als Genossenschaft? Max war der Meinung, wir stiften ein Schwein. Da bin ich der Meinung, wir stiften ein Schwein. Zabel war der Meinung, Nein. Da bin ich der Meinung, nein. Warum nein, Kollege Zabel? Mit Schweinen nach der Kohle werfen ist unrentabel. Fehlt Kohle, fehlt Strom. Und ohne Elektrizität, wo bleibt da unsere Rentabilität? Was ich elektrisch machen kann, das mache ich nicht mit der Hand. Ich bin für die Stiftung, ich hab doch Verstand. Ich bin dagegen. Das Schwein bleibt hier. Wir sind dafür. Das Schwein geht nach Klettwitz. Zabel, du bist überstimmt. Erhebt sich die Frage, wer den Transport übernimmt. Ich schlage vor, den Transport übernimmt Kollege Zabel, damit er lernt, was ist rentabel. Wir kamen also überein, wir stiften für Klettwitz ein Schwein und schrieben dazu im Kollektiv folgenden Brief. Weil viel ist, wer viel arbeiten muss, anbei ein Schwein. Mit Genossenschaftsgruß. Damals arbeitete Heiner Müller an seiner Bauernkomödie Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande. Ein Stück von durchaus ambivalenter Komik, die den meisten der offiziellen Zuschauer bei der Premiere das Lachen im Halse stecken bleiben ließ. Nicht nur wegen des respektlosen Umgangs mit dem zeitgenössischen Sprachmaterial, sondern auch wegen missverständlicher Stellen. Die Uraufführung nämlich fand 1961, 6 Wochen nach dem Berliner Mauerbau, statt. Auf das Aufführungsverbot folgte der Ausschluss Heiner Müllers aus dem Schriftstellerverband. Ein existenzbedrohender Akt unter DDR-Verhältnissen. Für ihn begannen Jahre der Isolation. Auch Jahre der Lektüre, in denen er an den antiken Stoffen seiner nächsten Stücke arbeitete und die vielfältigen Verfahren der Distanzierung vom Zeitgeschehen entwickelte, die nicht nur im Blick auf DDR-Verhältnisse als Politikum wirken sollten. In Konflikt und Komik, ohne Anleihen beim Illusionstheater, hatte er mit Stücken wie Die Korrektur geschafft, was man vom späten Bert Brecht vergeblich erwartete, nämlich DDR-Alltag darzustellen. Ein Versuch, der vorläufig gescheitert schien. Das Hörspiel half ihm bis Mitte der 60er Jahre zu überleben, mit eigenen Projekten und mit der Bearbeitung von Stoffen, die aus anderem Garn gestrickt waren und die in anderen Sphären spielten. Man soll hier draußen im All nicht von der Erde sprechen. Sieh auf den Sichtschirm. Gleich werden wir die Sonne sehen. Unser Raumschiff schwenkt schon. Da ist sie. Klein und hell. Sie ist schön. Und weit. Nicht mehr lange. Das letzte Hörspiel, an dem Heiner Müller als dramaturgischer Mitarbeiter des Rundfunks der DDR beteiligt war. Es stammt aus der Feder von Carlos Rasch, einem bekannten Science-Fiction-Autor der DDR. Sierra an Meridian, ein Hörspiel um ein Raumschiff, dessen erhoffte Umkehr zur Erde misslingt. Navigationslos geworden und ohne Funkverbindung zur Außenwelt treiben die 4 Raumfahrer im Weltraum, bis sie doch noch ein rettender Funkspruch erreicht. Heiner Müller war damals, wie er selbst in seiner Autobiografie schreibt, damals wie auf einer Insel. Er war isoliert. Er hat zwar gesagt, diese Isolierung war sehr produktiv für mich. Ich hatte Zeit, also sozusagen innerlich Dinge zu machen, die er vielleicht in Unruhe nicht hätte machen können. Aber es war eben eine schwierige Situation. Der damalige Dramaturg Alfred Schrader, der Heiner Müller 1962 einlud, Kinderhörspiele zu schreiben. Den Stoff bezog Müller aus 2 sowjetischen Erzählungen, Das Kamelauge von Aitmatow und Aljoschas Herz von Scholochow. Ich glaube, dass es zwischen Heiner Müllers Arbeiten und dem Funk schon immer eine gewisse Nähe gegeben hat. Manchmal wurden die kompliziertesten, dichtesten Texte also versucht aufzubrechen, aufzuschlüsseln und hörbar zu machen. Und umgekehrt war also für Heiner Müller der Funk mit seiner Domäne des Worts, dass sich alles auf das Wort stützt, dass Welt nur durch Wort hörbar wird, dass sich alles auf einen begrenzten Aktionsraum gründet, dass der Aktionsradius begrenzt war, dass wenige Gestalten in überschaubaren, transparenten Konfliktkonstellationen aufeinandertrafen, ein Medium, in dem er sich sozusagen von seinem ganzen Duktus her, von der ihm, wenn man will, gegebenen Poesie, dem poetischen Herangehen an die Wirklichkeit, an die Welt, einfach ihm entgegenkam. Na Katze, wartest du auch auf einen Fisch? Der Fluss will uns keinen Fisch geben, Katze. Wir können uns keinen Fisch fangen, der Mond scheint nicht hell genug. Ist deine Mutter auch gestorben, Katze? Sie läuft zu den Speichern. Die Speicher gehören der Sowjetmacht. In die Speicher bringen sie das Korn, das sie den Reichen wegnehmen. Sie haben einen Posten hingestellt. Er hat ein Gewehr. Wenn er mich sieht, wird er schießen. Der ganze Speicher ist voll Korn. Ich verstecke mich im Korn. Der Posten sieht mich nicht. Ich kann die ganze Nacht Korn essen. Wer ist da? Aljoscha! Komm heraus! Schieß nicht. Ich tu's nicht wieder. Vielleicht schlägt er mich nur. Das ist ja noch ein halbes Kind. Höchstens 14 und halb verhungert. Ganz aufgequollen vor Hunger. Es ist nicht der Posten. Es ist einer mit einem Revolver. Er hat eine Brille. Vielleicht ist es der Kommissar, vor dem die Bauern Angst haben. Warum schlägt er mich nicht? Er hält die Hände vors Gesicht. Er hat Angst. Er ist halb tot verhungert, hat Angst. Ich schlage ihn wegen einer Handvoll Korn. Warum schlägt er mich nicht? Nimm die Hände vorm Gesicht. Komm mit, essen. Wie lange hast du schon nichts gegessen? Weiß nicht. Also, komm. Hier ist Weizen. Er schmeckt besser als im Speicher, er ist gebrüht. Hier ist Öl. Ja, genug, lass den Topf los. Es tut ihm schon leid. Er hat Angst um seinen Weizen. Er hat zwei Speicher voll Weizen. Na komm. Hey, beiß mir nicht in die Hand. Lass los, du überfrisst dich und krepierst. Lass den Topf los. Komm morgen wieder her. Frag nach dem Politkommissar. Das bin ich, Senizin. Gut. Warum hat er mich nicht geschlagen? Warum gibt er mir zu essen? Im Hungergebiet am Don während der Bürgerkriegsjahre. Die Zukunft der Revolution steht auf dem Spiel. Michail Scholochows Erzählung »Aljoschas Herz« hat Heiner Müller 1962 für den DDR-Rundfunk bearbeitet, 1963 mit Inge Müller »Der Kamelaugebrunnen«, eine Pioniergeschichte aus der Kirgisensteppe von Genghis Aitmatov. Zwei Kinderhörspiele mit eigentümlich introvertierter Erzählweise, deren jugendliche Helden in einer feindlichen Außenwelt agieren. Unmittelbar nach dem Ausschluss aus dem Schriftstellerverband hatte Müller 1962 sein letztes Originalhörspiel geschrieben, für das er das Pseudonym Max Messer wählte. Das klingt nach Abrechnung. Ihm ist seine Lektüre der schwarzen Serie amerikanische Krimis anzumerken, und eine andere Lektüre, die ihn damals beschäftigt haben muss, Masse und Macht von Elias Canetti, 1960 in Hamburg erschienen. Canetti heißt ein Chicagoer Mafia-Boss in Heiner Müllers Hörspiel »Der Tod ist kein Geschäft«. Von ferne steuert der Canetti des Stücks die mafiosen Machenschaften im Vergnügungsgeschäft von Las Vegas, bei denen der Tod mitspielt. Sie ähneln den Machtkämpfen der Vermehrungsmeuten, die Elias Canetti in seiner anthropologischen Studie beschrieb. Aus Machtkämpfen werden Machtspiele. Im Hörspiel von Heiner Müller gibt es einen Polizeileutnant namens Brandon, dem seine Loyalität zum Verhängnis wird. Weil er einem Mörder namens Lester, einem von Canettis Leuten, auf der Spur ist, sorgt sein einschlägig gebundener Chef für seine Entlassung. Prompt wird Brandon von Canettis Gegenspieler eingeladen, um den gesuchten Mörder zur Strecke zu bringen. Nehmen Sie Platz, Brandon. Zigarre? Extra Sorte. Speziell für mich angefertigt. Tja,